Fußballweltmeisterschaft 2002. Niemand vermochte bei Gerhard Mayer-Vorfelder so recht nachzuvollziehen, warum er Josef Blatter so treu die Stange hielt. Nun gewährt uns die FIFA beim Spiel gegen Südkorea einen Schweizer Schiedsrichter. Nach den Erfahrungen der Italiener, die das leninistische Wort vom Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle offenbar nicht kannten, kann man nur sagen, genial, dieser Mayer-Vorfelder. Der Virtuose Oliver Kahn, der Intellektuelle Michael Skippe, der warmherzige Rudi Völler und eben der Politiker Mayer-Vorfelder, ein Quadriumvirat gegen die Interessen asiatischer Sponsoren. Da wird Fußball nachgerade spannend. Zum Tage mein Kollege Herbert von Thiers Fischer-Solms. Nun gut, was bleibt mir noch, Wolfgang Kurzian? Die Chancen stehen angeblich gut für die Deutschen im morgigen WM-Halbfinale um 13.30 Uhr gegen Gastgeber Südkorea in Seoul. Die Buchmacher setzen auf die Quote 16:10 für das DFB-Team und sogar deutsches Wetter soll laut Vorhersage der Meteorologen herrschen. Rund 20 Grad und moderate Luftfeuchtigkeit. Aus Südkoreas Hauptstadt Holger Gerska. Vor 8 Jahren, als sich Deutschland und Südkorea in ihrem bislang einzigen Länderspiel gegeneinander in Dallas trafen, war es ein ganz normales WM-Vorrundenspiel. Die DFB-Elf von Berti Vogts trainiert, gewann bei brütender Hitze nach 3:0 Führung ziemlich zittrig 3:2. Es reichte zum Gruppensieg, die Koreaner reisten mal wieder ohne WM-Erfolg in die Heimat. Doch diesmal ist alles anders. Bei ihrer 6. WM-Teilnahme feierten die Gastgeber zunächst gegen Polen ihren allerersten Sieg und sind seitdem ungeschlagen. 63.000 Zuschauer werden das Team im Stadion unterstützen, Millionen im Land. Auch der deutschen Mannschaft trauten vor WM-Beginn nur wenige den Sprung in die Runde der letzten 4 zu. Jetzt aber wollen Rudi Völler und Co. mehr, obwohl die Mannschaft offiziell von einer Außenseiterrolle spricht. Schiedsrichter der Partie, die um 20.30 Uhr Ortszeit, 13.30 Uhr deutscher Zeit beginnt, ist der Schweizer Urs Meier. Apropos die Leistung der Unparteiischen und deren Beiträge zu manchem Favoritensturz hat jetzt hinter den Kulissen der FIFA zum großen Krach geführt. Gefordert wird eine radikale Reform der Schiedsrichterkommission. Für den Leiter des morgigen Halbfinales, den Schweizer Urs Meier, Joachim Schubert-Ankenbauer. Die Liebe zum Fußball pflegt er schon lange. Bereits mit 18 Jahren wurde der Mann mit dem so typischen Schweizer Vornamen Urs Schiedsrichter. Seit 1994 pfeift er für die FIFA. Bei dieser WM konnte man Meier schon einmal in Aktion sehen. Er pfiff die Partie zwischen Südkorea und den USA in der Vorrunde. In den Augen der FIFA-Gewaltigen offenbar so gut, dass man ihm jetzt das Halbfinale anvertraute. Es ist absoluter Wahnsinn, meint er in einem Interview mit der Schweizer Zeitung Blick. Ich bin seit 1994 der erste Schweizer, der ein Halbfinale leiten darf. Und er hätte bei seinen internationalen Auftritten Glück gehabt, dass seine Entscheide meist richtig waren. Er selbst sei nie zum Thema geworden. Meier gilt als erfahren. Er stand schon bei der EM-Endrunde 2000 im Einsatz, außerdem bei 4 Halbfinalen der Champions League und im diesjährigen Endspiel Real Madrid gegen Leverkusen. Um 18 Uhr Ortszeit hatte heute die deutsche Mannschaft erstmals in Seoul trainiert. Im Mittelpunkt der Spekulationen Dieter Hamanns lädiertes Knie, Martina Knief. Das Training im World Cup Stadium von Seoul, dem Spielort des Halbfinales, absolvierte der Mittelfeldspieler als ersten Test nach mehreren Laufeinheiten. Über seinen Einsatz wird erst kurz vor dem Anpfiff entschieden. Didi Hamann ist ein Schlüsselspieler in unserer Mannschaft. Wenn er ausfallen würde, wäre es sicherlich ein harter Schlag. Aber dann müssten wir alles dafür tun, derjenige, der den Didi ersetzt, dass wir das Finale schaffen und hoffen, dass der Didi zum Finale wieder fit sein wird. Auch der 5-Tore-Stürmer Miroslav Klose bereitet ihm Sorgen. 2 Spiele lang hat der Kaiserslauterner nicht mehr getroffen, aber der Salto Jubler hat sich wieder erholt und Rudi Völler hofft auf eine Leistungssteigerung. Der südkoreanische Traum kennt schon jetzt keine Grenzen. Aber auch für Rudi Völler ist der Finaltraum durchaus realistisch. Ja, ich glaube, dass wir eine große Chance haben, ins Endspiel zu kommen. Da bin ich fest.